So we said good morning, by the way, people. Also, wir sagten guten Morgen, Leute. My goodness, that boy translates well. Meine Güte, übersetzt dieser Junge gut. Yeah, good morning, good morning. Also jedenfalls, guten Morgen, guten Morgen. First attribute of a little child is that the child trusts the father. Wir haben uns das erste Merkmal eines kleinen Kindes angeschaut. Das Kind vertraut dem Father says Vater. jump and the child jumps. Der Vater sagt, spring und das Kind springt. You know, but the second thing is the child doesn't worry. Das zweite ist, dass ein Kind keine Sorgen hat. And that's what I've already been talking about yesterday. Und darüber haben wir gestern schon gesprochen. Child doesn't worry where the food comes from tomorrow. Ein Kind macht sich keine Sorgen, wo das Essen für morgen herkommt. A child goes to bed and sleeps. It knows I don't have to worry about tomorrow. Ein Kind geht ins Bett, schläft und weiß, dass es sich wegen morgen keine Sorgen zu machen braucht. I've learned something that has been so key to my life of incredible fruitfulness. Weißt du, ich habe etwas gelernt, das ein sehr wichtiger Schlüssel für mein unglaublich fruchtbares Leben war. Worry shows a lack of trust, and worry is actually sin. Sich zu sorgen ist ein Mangel an Vertrauen und eigentlich ist es sogar Sünde. So I've developed a lifestyle that's a worry-free lifestyle. Und dann habe ich einen Lebensstil entwickelt, der sorgenfrei ist. You know, this morning we had a meeting. Heute Morgen hatten wir ein Meeting. With some people that work for me. Ein Meeting mit ein paar Leuten, die für mich arbeiten. Remember, Erinnere dich. I'm the director and founder of the School of the Prophetic and Supernatural. Ich bin der Direktor und Gründer der Schule für Prophetisches und This Übernatürliches. very moment, I'm the only teacher because I wrote all of the to all the subjects, everything, all the material. Momentan bin ich der einzige Lehrer, da ich das gesamte Material für alle Fächer geschrieben habe. Aber bald wird auch Matthäus anfangen zu lehren. I'm the founder and president of Brazilian Kids Care. Ich bin der Gründer und Präsident von Brazilian Kids Care. Today we have over 50 employees full time. Heute haben wir über 50 Vollzeitangestellte. I'm the founder and the founder of RH Publications. Ich bin der Gründer von RH Publications, The publishing house that publishes my books. dem Herausgeber, der meine Bücher herausgibt. I'm also the founder of RH Social Media. Ich bin auch der Gründer von RH Social Media. We're through the social media, we try to reach the world for Jesus. Durch die sozialen Netzwerke versuchen wir, die Welt für Jesus zu gewinnen. So, I'm actually involved in a lot of things. So bin ich wirklich in sehr viele Dinge I involviert. told my team yesterday that I plan to work a little bit less in 2021, and they all laughed at me. Gestern sagte ich zu meinem Team, dass ich plane, 2021 etwas weniger zu arbeiten, und alle lachten mich aus. All of them are full of unbelief. Sie sind alle voller Unglauben. When I talk about working little, Wenn ich über weniger arbeiten that rede, means for me to try to take one day a week off. bedeutet das für mich zu versuchen, einen Tag in der Woche freizunehmen. That's working a little. I never did that. Das bedeutet weniger zu arbeiten. Ich hatte das nie Seven days a gemacht. week, months and months and months and months. Normalerweise arbeite ich 7 Tage die Woche, über Monate, Monate, Monate. Because I like to do what I do. Aus dem einfachen Grund, weil ich liebe, was ich Love tue. to see children saved from the street. Love to see life transformed. Ich liebe es, Kinder zu sehen, die von der Straße gerettet werden. Ich liebe es zu sehen, wie Menschen verändert werden. But look, what I want to talk to you about is this. Aber schau, worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Lot of responsibility. Obwohl ich sehr viel Verantwortung trage, For a lot of people, für sehr viele Menschen, there is no worry in my life. gibt es in meinem Leben keine So Sorgen. this morning in our meeting with the people that work for me, Also in diesem Meeting von heute Morgen mit den Leuten, die für mich arbeiten, sagte mir Vinicius, we need to hire two important people in some two important key positions because everything we do is growing so much. Reinhard, wir müssen zwei wichtige Leute in zwei Schlüsselpositionen anstellen, weil wir so schnell wachsen. And they are important positions with only people of confidence can do that. In diesen wichtigen Positionen können nur Vertrauenspersonen arbeiten. You know, so as we were sitting around the table and Debbie was involved in the talk and we were talking. Als wir so beisammensaßen und auch Debbie in die Gespräche involviert war, You know, the question was, how are we going to find these people? stellte sich die Frage, wie wir wohl diese Leute finden werden. So here is what I did. Also machten wir Folgendes. In der Mitte der Gespräche, I didn't tell anybody, hey, let's pray. ich sagte nicht zu meinen Leuten, hey, lasst uns beten. Wir saßen nur um den Tisch und haben geredet. I was like a little child. Ich war wie ein kleines Kind. I said, Jesus, you heard our conversation. Und ich sagte, Jesus, du hast unsere Gespräche gehört. I thank you so much that you're trustworthy. Ich danke dir so sehr für deine Zuverlässigkeit. Taking care of everything. Ich danke dir, dass das Kreuz alles getragen Now hat. thank you that you are connecting us with these perfect people for this perfect place. Und ich danke dir, dass du uns mit diesem perfekten Menschen für diesen perfekten Ort in Verbindung bringen I wirst. just thank you so much it's all settled. Ich danke dir so sehr, dass alles bereits vorbereitet ist. Thank you, thank you, thank you. So wunderbar, einfach danke, danke, danke. Listen. Hör zu. 20 minutes later, we had the guy who we need for the first thing talking to us saying, listen, I'm there, I'm available. 20 Minuten später hatten wir die Person, die wir für die erste Stelle brauchten, bei uns hier im Gespräch und sie bestätigte uns, ja, ich bin da für euch. About 3 hours later, und circa 3 Stunden später, we had a lady who is really needing a job and fits seemingly so perfect already being here with us. Hatten wir eine Frau bei uns, die wirklich einen Job brauchte und so perfekt für die Stelle war. So, I tell you what. Ich sag dir etwas. A child doesn't worry. Ein Kind macht sich keine Sorgen. A child lives a life very happily knowing that there is somebody else that worries and it's the daddy. Ein Kind lebt ein glückliches Leben, wissend, dass sich jemand anders Sorgen macht. Und das ist sein Vater. See, that's why the Bible says, be anxious for nothing, because Jesus cares for him. You can throw your cares upon him. Dazu sagt die Bibel, sorge dich um nichts, weil Jesus sich um dich kümmert und du kannst deine Sorgen auf ihn werfen. So you want to be great in the kingdom? Also möchtest du groß werden im Königreich? Quit worrying. Dann hör auf, dir Sorgen zu machen und werde wie ein kleines Kind. You know, I've learned to live by my internal peace. Ich habe gelernt, meinem inneren Frieden nachzuleben. It's incredible. Warriors never have peace. Es ist unglaublich, Leute, die sich sorgen, haben niemals Frieden. Niemals. Sie sind immer gestresst. Gestresst darüber, was andere Leute denken, was diese Leute sagen, was jene machen, was die Zukunft bringt und so weiter. Stop worrying and become great in the kingdom. Hör auf, dir Sorgen zu machen und werde groß im Königreich. See you tomorrow. Bis morgen.